Er geht immer so früh aus, um das Nötige für die Küche zu besorgen, aber die Gräfin ist zu Hause. So wird man wegen des Zimmers unterhandeln und auch gleich Leute nach dem zurückgelassenen Gepäck schicken können. Der Riegel am Tor öffnete sich. Sie kamen in einen engen Hof, der voll Wäsche hing, und stiegen eine offene und steile Steintreppe empor. Die Stufen sind ausgetreten wie Schüsseln. Das Haus gefällt mir nicht. Und dass der Herr Graf so früh ausgegangen ist, um das Nötige für die Küche zu besorgen. Aber dass es der Freund der Herren von Reischach und Esterhazy war, der ihn einführte, machte einen hellen Schein über alles und ließ keine Traurigkeit aufkommen. Oben stieß die Treppe an ein ziemlich großes Zimmer, in dem an einem Ende der Herd stand, an dem anderen ein Alkoven abgeteilt war. An dem einzigen Fenster saß ein junges, kaum erwachsenes Mädel auf einem niedrigen Stuhl und eine nicht mehr junge, aber noch ganz hübsche Frau war bemüht, aus dem schönen Haar des Kindes einen höchst künstlichen Chignon aufzutürmen. Als Andreas und sein Führer das Zimmer betraten und die Hüte abnahmen, stob das Kind laut aufschreiend davon ins Nebenzimmer und ließ Andreas ein mageres Gesicht mit dunklen, reizend gezeichneten Augenbrauen gewahren, indessen der Demaskierte sich an die Frau Gräfin wandte und ihr seinen jungen Freund und Schützling vorstellte. Er redet sie als Cousine an. Es gab ein kurzes Gespräch. Die Dame nannte einen Preis für das Zimmer, den Andreas ohne weiteres zugestand. Ich würde um alles gerne wissen, ob es ein Zimmer nach der Gasse ist. Oder ein Hofzimmer. Denn in einem solchen, seine Zeit in Venedig zu verbringen, hätte ihm traurig geschienen. Auch ob man hier in der inneren Stadt sei oder in der Vorstadt. Aber er fand nicht den Augenblick für seine Fragen, denn das Gespräch zwischen den beiden anderen ging immer weiter. Da muss sofort der Zorzi aus dem Bett herausgebracht werden, denn der liegt oben. Der hat einen Magenkrampf. Darauf hieß es, die Herren sollten nur hinaufgehen. Den unnützen Menschen aus dem Zimmer zu entfernen, das werden schon die Buben besorgen. Ich bitte Sie, entschuldigt zu sein, wenn ich den Herrn nicht selbst hinaufbegleite, sondern dies dem Cousin überlasse, denn ich habe alle Hände voll zu tun. Weil ich die Zustina zurichten muss, um mit ihr die Besuche wegen der Lotterie zu machen. Andreas hätte nun wieder gerne gewusst, was es mit der Lotterie auf sich habe. Doch da sein Mentor die Sache mit lebhaftem und beifälligem Nicken als bekannt hinzunehmen schien, fand er keine schickliche Gelegenheit zu einer Frage. Und man stieg hinter zwei halbwüchsigen Jungen, die Zwillinge sein mussten, die steile Holztreppe hinauf nach Fräulein Ninas Zimmer. Vor der Tür machten die Knaben Halt. Und als ein mattes Stöhnen herausdrang, sahen sie einander mit den flinken Eichhörnchenaugen an und schienen sehr befriedigt. Auf dem Bett, dessen Vorhänge zurückgeschlagen waren, lag ein bleicher junger Mensch. »Ist dir besser?« sagten die Knaben. »Besser«, stöhnte der Liegende. »Besser, ja.« »So kann man den Stein wegheben?« »Ja, ihr könnt ihn wegheben.« »Wenn er Magenkrampf hat, muss man ihm den Stein auf den Magen heben, dann wird er gesund«, meldete der eine der Knaben. »Wie die Knaben einen Stein, wie die Maler ihn haben, um ihre Farben zu zerstampfen, den abzuheben kaum ihre angespannten, vereinten Kräfte hinreichen, wie die Knaben ihn von dem Kranken abwälzen. Greulich, einen leidenden Menschen so, um meinetwillen, aus dem Bette zu werfen.« Andreas trat ans Fenster und schlug den halb angelehnten Laden vollends zurück. Unten war Wasser. Und kleine, besonnte Wellen schlugen an die breiten Stufen eines recht ernsten Gebäudes gerade gegenüber. Und an einer Mauer tanzte ein Netz von Lichtkringeln. Ich beugte mich hinaus. Da war noch ein Haus, dann noch eins. Dann mündete die Gasse in eine große, breite Wasserstraße, auf der die volle Sonne lag. An dem Eckhaus sprang ein Balkon vor mit einem Oleanderbaum darauf, dessen Zweige der Wind... Wenn Sie eine Kommission haben. Wenn Sie eine Kommission haben, die einen vertrauenswürdigen Menschen erfordert, fuhr der Maler fort. So wird es mir eine Ehre sein, wenn Sie mir sie übergeben. Wenn ich nicht zur Hand bin, dann nur einem Forlaner. Das sind die einzig verlässlichen Dienstmänner. Sie finden ihre am Rialto und an jedem größeren Platz und werden sie an der bäuerischen Tracht erkennen. Ja, es sind zuverlässige Leute und verschwiegen, merken sich Namen und erkennen auch eine Maske an ihrem Gang und an den Schuhschnallen. Wenn Sie von da drüben etwas brauchen, so sagen Sie es mir. Ich habe als Maler des Hauses freien Zutritt zu allen Räumen. Andreas verstand, dass er von dem grauen Gebäude gegenüber sprach, das ihm zu groß für ein Bürgerhaus, zu dürftig für einen Palast erschienen war und vor dessen Tor breite Steinstufen ins Wasser führten. Ich spreche vom Theater zu St. Samuel, dem Haus hier gegenüber. Ich dachte, Sie wüssten das längst. Wir sind alle da drüben beschäftigt. Ich, wie gesagt, bin Dekorationsmaler und Feuerwerker. Ihre Hausfrau ist Logenschließerin. Der Alte ist Lichtputzer. Welcher? Der Graf Pramperow, bei dem Sie wohnen. Wer sonst? Zuerst war die Tochter Schauspielerin. Und die hat Sie alle hineingebracht. Ah, die? Nicht diese, die Sie gesehen haben. Die Ältere, Nina. Diese ist der Mühe wert. Ich werde Sie heute Nachmittag zu ihr führen. Die Kleine tritt im nächsten Karneval auf. Jetzt will ich mich aber nach Ihrem Gepäck umsehen. Andreas blieb allein, schlug die Fensterläden zurück und hakte sie ein. Von dem einen ist der Haken zerbrochen. Ich lass ihn sogleich richten. Dann räumte er, was noch von Farbtöpfen und Büchsen herumstand, vor die Tür und reinigte mit einem Lappen Leinwand, der unter dem Bett lag, seinen Tisch von den Farbenflecken, bis die polierte Fläche sauber glänzte. Dann trug er den bunten Lappen hinaus, suchte ein Eck, ihn zu verstecken, und fand dort einen Reißbesen, mit dem er sein Zimmer kehrte. Als dies geschehen war, rückte er den hübschen kleinen Spiegel lotrecht, streifte die Bettvorhänge zurecht und setzte sich auf den einzigen Stuhl ans Fußende des Bettes, das Gesicht dem Fenster zugewandt. Die freundlich bewegte Luft kam herein, berührte sein junges Gesicht mit leisem Geruch von Algen und Meeresfrische. Er dachte an seine Eltern und den Brief, den er im Kaffeehaus an sie schreiben würde. Im Kaffeehaus werde ich beiläufig schreiben. Verehrungswürdigste, gnädige Eltern. Ich melde, dass ich in Venedig glücklich eingetroffen. Ich bewohne ein freundliches, sehr reines und luftiges Zimmer bei einer adeligen Familie, die es zufällig zu vergeben hat. Das Zimmer geht auf die Gasse, aber anstatt des Erdbodens ist unten Wasser und die Leute fahren in Gondeln oder das arme Volk in großen Trabakeln, ähnlich wie Donauzillen. Die sind statt der Lastträger. Daher werde ich es auch sehr ruhig haben. Peitschenknall oder Geschrei hört man halt nicht. Er dachte noch zu erwähnen, dass es hier Dienstmänner gäbe, die so findig seien, dass sie imstand wären, eine Maske am Gang und an den Schuhschnallen wiederzuerkennen. Das würde Vater Vergnügen machen zu erfahren. Denn er ist sehr darauf aus, das Besondere und Kuriose fremder Länder und Gebräuche zu sammeln. Soll ich berichten, dass ich so ganz nah einem Theater wohne? Das war in Wien immer Andreas sehnsüchtiger Wunsch gewesen. Vor vielen Jahren, als er 10 oder 12 Jahre alt war, hatte er 2 Freunde, die im blauen Freihaus auf der Wieden wohnten, auf der gleichen Treppe im 4. Hof, wo in einer Scheune das beständige Theater errichtet war. Er erinnerte sich des Wunderbaren, bei denen gegen Abend zu Besuch zu sein. Dekorationen heraustragen zu sehen. Eine Leinwand mit einem Zaubergarten, ein Stück von einer Dorfschenke. Das Durcheinanderspielen aller Instrumente beim Stimmen, das geht durchs Herz, noch heute. Zwischen den Lichtern, durch Füße von Mohren oder von Löwen, zwischen dem Steg einer Bassgeige und dem Kopf eines Musikanten sah ich einmal einen himmelblauen Schuh mit Flitter bestickt. Der himmelblaue Schuh war wunderbarer als alles. Später stand ein Wesen da, das diesen Schuh anhatte. Er gehörte zu ihr, war eins mit ihrem blau und silbernen Gewand. Sie war eine Prinzessin. Gefahren umgaben sie. Dunkle Gestalten. Fackeln. Ein Zauberwald nahm sie auf. Stimmen tönten aus den Zweigen.

alles so zutraulich und warmblütig, wie bei ganz frisch vermählten Leuten. In dem wurde es ganz still im Zimmer. Man hörte ein leises sich bewegen in den Betten. Mir war, als küssten sich die beiden. Er wollte weg und getraute sich's nur nicht, um der vollkommenen Stille willen. Es legte sich schwer auf ihn, dass es zwischen seinen Eltern nicht so schön war, kein so inniger Umgang zwischen ihnen. Obwohl doch jeder stolz war auf den anderen und sie gegen die Welt fest zusammenstehen und empfindlich jedes des anderen Ehre und allgemeine Achtung waren. Er konnte sich's nicht auflösen, was seinen Eltern fehlte. Da fingen die beiden drinnen an, mitsammen das Vaterunser zu beten. Andreas schlich sich fort. Jetzt zog es ihn erst recht zu Romanas Tür, unwiderstehlich, aber anders als früher. Alles war auseinandergetreten in Dunkel und Licht. Er sagte sich, das ist einmal mein Haus. Mein Haus. Meine Frau. So liege ich neben ihr und rede von unseren Kindern. Sie erwartet mich für viele unschuldige, feurige Umarmungen und ein heimliches Verlübnis. Er ging mit sicheren, schnellen Schritten bis zu der Tür. Sie war nur angelehnt, gab seinem Druck lautlos nach. Sie sitzt wachend im Dunkeln, glüht vor Erwartung. Er stand schon mitten im Zimmer. Da merkte er, sie regte sich nicht. Ihr Atem ging so lautlos, dass er den seinigen anhalten musste, in gespanntem Horchen und nicht wusste, ob sie wach war oder schlief. Sein Schatten lag wie festgewurzelt auf dem Fußboden. Fast hätte er vor Ungeduld den Namen geflüstert. Kam dann keine Antwort, sie mit Küssen geweckt. Dadurch fuhr es ihn wie ein kaltes Messer. In einem anderen Bett, über das ein großer Schrank schwarzen Schatten warf, regte sich ein anderer Schläfer, seufzte auf, suchte eine andere Stelle. Der Kopf kam dem Mondlicht nahe. Weiße, gesträhnte Haare, es war die alte Magd, die Ausgeberin. Nun musste er hinaus. Zwischen jedem Schritt und dem nächsten lag eine endlose Zeit. Betrogen ging er leise, wie träumend, den langen mondhellen Gang hinweg in seine Stube. Er sah auf den rückwärtigen Hof hinaus. Über dem Stall hing der Vollmond. Es war eine spiegelhelle Nacht. Der Hund steht mitten im Licht. Er hält den Kopf sonderbar ganz schief, drehte sich in dieser Stellung immerfort um sich selbst. Als erdulde das Tier ein großes Leiden. Vielleicht ist er alt und dem Tode nah. Andreas war unmäßig betrübt zumut über das Leiden der Kreatur, wo er doch so glücklich war, als werde er in diesem Anblick an den nahe bevorstehenden Tod seines Vaters gemahnt. Er trat vom Fenster weg. Nun konnte er wieder an seine Romana denken, nur jetzt ernster und feierlicher, da er eben in solcher Weise an seine Eltern gedacht hatte. Und in seiner Einbildung schrieb er an seine Eltern. Einen solchen Brief haben sie von mir noch nie bekommen. Sie müssen fühlen, dass ich nun kein Knabe bin, sondern ein Mann. Die Eltern, immer zu wenig Freude an mir gehabt. Er dachte dies so lebhaft, als wären sie tot. Er müsste sich auf sie legen, sie mit seinem Leib erwärmen. Nun hätten sie ihn auf eine kostspielige Reise in fremdes Land ausgeschickt. Wozu? Um fremde Menschen kennenzulernen, Landesgebräuche zu beobachten, um sich in den Manieren zu vervollkommnen. Dies alles aber sind nur Mittel und abermals Mittel zum Zweck. Wie viel besser stünde es, wenn sich dieser höchste Zweck selbst, der nichts anderes ist als das Glück des Lebens, mit einem raschen Schritt für immer erreichen ließe. Nun habe ich ja durch Gottes plötzliche Fügung das Mädchen gefunden, die Lebensgefährtin, die mein Glück verbürge. Von jetzt an gibt es für mich nur Eintrachten. An der Seite dieser, durch die eigene Zufriedenheit, auch die Eltern zufriedenzustellen. Der Brief, den er in Gedanken schrieb, war weit über dieser dürftigen Inhaltsangabe. Die beweglichen Worte kamen ihm ungesucht,

In Zechinen ist es dürftig genug. Aber in venezianischen Dublonen gar so bettelhaft, dass er verzagt stehen blieb und vor sich hinsann, ob er umkehren sollte oder weiterreisen. Nachdem, wie ihm zumute war, wäre er umgekehrt. Aber das würden die Eltern nicht vergeben. Die Anstalten waren gemacht. So viel Geld war ausgegeben und für nichts und wieder nichts. Den Eltern geht's nicht um mich und dass es mir Freude machte, sondern um die Repräsentation und das Ansehen. Die Gesichter der Bekannten und Verwandten tauchten ihm auf. Es waren hämische und aufgeblasene darunter und gleichgültige und auch freundliche. Aber nicht eines, bei dem ihm die Brust weiter geworden wäre. Der Großvater, Ferschengelder Andreas hat er geheißen wie ich, und wie der einst einmal vom väterlichen Hof weg die Donau hinab gegen Wien marschiert war mit nicht mehr als einem Silbersechser im Schnupftuch und es zum kaiserlichen Leiblakei und zum edlen von brachte. Die stämmige Figur des Onkel Leopold, das rote Gesicht, die kugeligen Augen, aufgebahrt auf dem Totenbett liegen, 12 Kerzen brannten und das Ferschengelder Wappen. In der Erinnerung beneidete Andreas den Toten. Am Mittagstisch fand er seinen Platz bereit. Aber zu oberst saß heute die weißhaarige Magd und teilte aus. Nicht nur der Bauer fehlte, auch die Bäuerin und Romana. Ich habe es immer gewusst, dass ich Romana nicht mehr sehen werde. Es war ein trüber, stiller Nachmittag. Andreas hätte was gegeben für einen einzigen Windstoß. Aus dem Nebel hatten sich große und kleine Wolken geballt. Sie hängen da, regungslos, wie von Ewigkeit zu Ewigkeit. Andreas ging wieder den Pfad hinauf gegen das Dorf. Hätte ich einen Gefährten gehabt, nur einen Bauernhund oder irgendein Tier, das habe ich mir für alle Zeiten verwirkt. Er sah sich als 12-jährigen Knaben, sah das Hündlein, das ihm zugelaufen war, mir auf Schritt und Tritt folgte. Die Demut, mit der es in mir von der ersten Begegnung an seinen Herrn erblickte, war unbegreiflich. Die Freude, die Seligkeit, mit der es sich bewegte, wenn ich es nur ansah. Meinte es, sein Herr zürne, so warf es sich auf den Rücken, zog die Beinchen angstvoll an sich, gab sich ganz preis, mit einem unbeschreiblichen Blick von unten her. Eines Tages saß Andreas in der gleichen Stellung vor einem fremden großen Hund. Ich hatte geglaubt, es nehme sie einzig gegen mich ein, um meinen Zorn zu beschwichtigen und sich meiner Gnade zu empfehlen. Die Wut stieg in ihm auf. Er rief das Hündlein zu sich. Er schmähte es, eine niedrige und feile Kreatur. Unter der Schmähung kam es näher und näher. Ihm war, da habe er den Fuß gehoben und traf das Rückgrat von oben mit dem Schuhabsatz. Ihm war, das Hündlein gab einen kurzen Schmerzenslaut und knickte zusammen. Aber es wedelte mir zu. Er drehte sich jäh um und ging weg. Das Hündlein kroch mir nach. Das Kreuz war gebrochen. Trotzdem schob es sich seinem Herrn nach, wie eine Schlange. Einknickend. Er blieb endlich stehen. Da heftete das Hündlein einen Blick auf ihn und verschied wedelnd. Habe ich es getan oder nicht? Aber es kommt aus mir. So rührt mich das Unendliche an. Die Erinnerung war martervoll. Trotzdem wandelte ihn Heimweh an nach dem 12-jährigen Knaben Andreas, der das begangen hatte. Auf seltsamen Wegen war über ihn Wollust herabgeströmt. Das Tal ist mir unerträglich. Er kletterte zum Wald empor. Zwischen den Stämmen war ihm wohler. Feuchte Zweige schlugen ihm ins Gesicht. Er sprang dahin, auf dem Boden unter ihm knackten morsche Äste. Er richtete seine Sprünge so ein, dass er sich jedes Mal hinter starke Stämme verbarg. Zwischen den Tannen sind schöne alte Laubbäume, Buchen und Ahorn. Er stürmte in Sprüngen dahin. Er wusste nichts von sich als den Augenblick. Bald meinte er, er wäre der Onkel Leopold, der wie ein Faun im Wald sprang, einer Bauerndirn nach.

um mir eine solche Handlungsweise zu erlauben und mich dann in einer solchen blitzartig veränderten Lage zu behaupten. Er saß schon auf dem Frachtwagen. Die Pferde zogen an, er wusste nicht wie. Eine Zeit muss vergehen. Hierbleiben kann ich nicht, aber wiederkommen kann ich. Und bald. Als der Gleiche und als ein anderer. Er fühlte, dass alles wirklich war und kein Traum. Der Wagen rollte bergab. Vor ihm war die Sonne und das erleuchtete weite Land. Hinter ihm das enge Tal mit dem einsamen Gehöft, das schon im Schatten lag. Die Stimme des Fuhrmanns riss ihn aus sich, der mit der Peitsche nach oben zeigte, wo in der reinen Abendluft ein Adler kreiste. Nun wurde Andreas erst gewahr, was vor seinen Augen lag. Oben ist alles frei, kahl, kühn emporsteigend, jähe Halden, Felswände, zu oberst der beschneite Gipfel, unsagbar leuchtend und rein. Der herrliche Vogel schwebt oben allein noch im Licht. Mit ausgebreiteten Fittichen zieht er langsame Kreise. Der sieht alles von dort, wo er schwebt. Sieht noch ins Vinazzatal hinein. Und der Hof, das Dorf, die Gräber von Romanas Geschwistern sind seinem durchdringenden Blick nahe wie diese Bergschluchten, in deren bläuliche Schatten er hinabäugt nach einem jungen Reh oder einer verlaufenen Ziege. Andreas umfing den Vogel. Ja, er schwang sich zu ihm mit einem beseligten Gefühl. Nicht in das Tier hinein zwang es ihn diesmal. Nur des Tieres höchste Gewalt und Gabe fühlte er auch in seine Seele fließen. Jede Verdunklung, jede Stockung wich von ihm. Er ahnte, dass ein Blick von hoch genug alle Getrennten vereinigt. Und dass die Einsamkeit nur eine Täuschung ist. Er hatte Romana überall. Er konnte sie in sich nehmen, wo er wollte. Jener Berg, der vor ihm aufstieg und dem Himmel entgegenpfeilerte, war ihm ein Bruder und mehr als ein Bruder. Seine Seele hatte einen Mittelpunkt. Er sah Romana niederknien und beten. Sie biegt ihre Knie wie das Reh, wenn es sich zur Ruhe bettet. Die zarten Ständer kreuzt. Er betete mit ihr. Und wie er hinübersah, war er gewahr, dass der Berg nichts anderes war als sein Gebet. Eine unsagbare Sicherheit fiel ihn an. Es war der glücklichste Augenblick seines Lebens. Drei neue Bekanntschaften. Die Ziehung der Lotterie ist genau eine Woche nach Maria Geburt, also muss am Abend vorher der Altar geliefert sein. Fehlt das Geringste, so wird ihm ein halber Silberdukaten abgezogen. Als Andreas zu seinen Hausleuten herunterkam, fand er das Mädchen Justina in eifrigem Handel mit einem kleinen Mann in mittleren Jahren, dessen Gesicht durch eine fast halbmondförmig gekrümmte Nase ein verwegenes und besonderes Aussehen erhielt und der in einem baumwollenen Schnupftuch etwas in der Hand trug, wovon das Zimmer mit Fischgeruch erfüllt war. Genau wie einen frohen Leichnamsaltar will ich's haben. Vorne eine Draperie mit Girlanden und in die Mitte, zwischen frischen Blumenarrangements, kommt die Urne, aus der die Lose gezogen werden. Und lassen Sie mir Ihr Ausgabenbuch da, ich werde es durchsehen. Der Alte entfernte sich, als Andreas eintrat. Da sind Sie ja. Ihr Gepäck liegt schon unten. Zorzi wird Leute holen, die es heraufschaffen. Dann wird er Ihnen ein gutes Kaffeehaus zeigen und Sie, wenn Sie wollen, zu meiner Schwester Nina begleiten, die sich sehr freuen wird, Ihre Bekanntschaft zu machen. Zu solchen Diensten ist er gut, setzte Justina hinzu. Im Übrigen aber ist es durchaus nicht nötig, dass Sie gleich Ihren Vertrauten aus ihm machen. Das ist übrigens Ihre Sache. Es gibt allerlei Menschen auf der Welt und jeder muss sehen, wie er sich durchfindet. Ich sage, man muss die Welt nehmen, wie sie ist. Justina lief zum Herd, sah in der Röhre nach, begoss den Braten. Ein paar Kleidungsstücke verschwanden in einem großen Schrank. Sie jagte die Katze vom Speisebrett und besorgte einen Vogel, der im Fenster hing. Eines wollte ich Ihnen auch sagen. Ich weiß nicht, ob Sie eine größere Summe Geldes bei sich haben oder einen Brief an Ihren Bankier. Geben Sie es einem Geschäftsfreund oder wen immer Sie hier in der Stadt kennen zum Aufheben. Nicht, als ob es unehrliche Leute im Hause gäbe, aber ich will keine Verantwortung haben. Ich habe genug zu tun, das Haus in Ordnung zu halten, meine zwei Brüder zu unterrichten und für meinen Vater zu sorgen, denn meine Mutter ist meist auswärts beschäftigt. Auch können Sie denken, dass mir die Vorbereitung für die Lotterie Mühe und Denken genug kostet. Wie leicht beleidigt man... Sie müssen entschuldigen, dass es uns nicht möglich ist, Ihnen ein Los anzubieten, obwohl Sie bei uns wohnen. Aber Sie sind ein Fremder und in einem solchen Punkt sind unsere Protektoren sehr genau. Sie war frisiert wie zu einem Ball mit einem hohen Toupet und trug zu den Pantoffeln einen Taffetrock mit Silberspitzen, oben aber eine karierte Hausjacke, die ihr viel zu weit war und den reizenden, schlanken, aber gar nicht kindlichen Hals völlig zeigte. Auf einmal schoss Justina etwas durch den Kopf. Sie flog ans Fenster, bog sich weit hinaus und rief hinunter: Graf Gasparo! Graf Gasparo! Hören Sie mich noch? Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Hier bin ich, sagte der Herr mit der Hakennase und den Fischen und trat unvermutet durch die Tür ins Zimmer. Was schreist du nach mir durchs Fenster? Und Graf Gasparo wandte sich zu Andreas. Ich habe soeben unten erst vernommen, dass Sie der ansehnliche junge Fremde sind, den ich die Ehre habe, als meinen Gast zu begrüßen. Ich wünsche Ihnen und uns, es möge Ihnen unter unserem bescheidenen Dache wohlergehen. Sie bewohnen die Zimmer meiner Tochter Nina. Sie kennen sie noch nicht. Und so können Sie den Beweis der Hochschätzung und des Vertrauens noch nicht ermessen, den wir Ihnen geben, indem wir Ihnen dieses Appartement zu Ihrer Verfügung stellen. Die Wohnung eines solchen Wesens ist wie das Kleid eines Heiligen, an dem Kräfte haften. Was immer Sie in dieser Stadt erleben werden, und Sie sind hergekommen, um Erlebnisse und Erfahrungen zu sammeln, und in diesen vier Wänden wird die Ruhe des Gemüts und das Gleichgewicht der Seele Ihnen zurückkehren. Die Luft selbst in diesen Zimmern atmet, wie soll ich sagen, eine unüberwindliche Tugend. Lieber zu sterben, als diese Tugend zu opfern, war der eherne Vorsatz meines Kindes. Ich, mein Herr, war weder imstande, meiner Tochter in einer solchen Gesinnung zu bestärken, noch sie dafür zu belohnen. Ich bin eine gescheiterte Existenz, herabgestürzt in Stürmen von der Höhe meiner Familie. Er berührte Andreas' Arm mit seiner Hand, die weiß und außerordentlich wohlgeformt, nur zu klein für einen Mann und dadurch unerfreulich war. Er trat zurück und ließ die Hand mit einer unnachahmlichen Gebärde sinken. Mit einer Verneigung verließ er das Zimmer. Justinas Gesicht strahlte vor Bewunderung über die Rede des Grafen. Wirklich war die Art, wie er die wenigen Sätze vorgebracht hatte, ein Meisterwerk von Anstand und Abstufung. Der Ältere sprach zum Jüngeren, der Hausherr zu seinem Gast, der vom Leben geprüfte Greis väterlich zum ungeprüften Jüngling und ein venezianischer Edelmann zum Edelmann. Das alles war darin. Was sagen Sie dazu, wie mein Vater sich ausdrückt? Er findet in jeder Lage das richtige Wort. Er hat viel Unglück gehabt und viele Feinde, aber seine großen Talente kann ihm niemand abstreiten. Sie war nun erst ganz belebt von innen heraus. Ihre Augen leuchteten und ihr Mund bewegte sich mit einem unbeschreiblichen, kindhaften Eifer. Etwas in ihr ließ an ein Eichhörnchen denken, doch war sie eine resolute, brave, kleine Frau. Nun kennen Sie auch meinen Vater. Und ehe eine Stunde vergeht, werden Sie meine Schwester kennenlernen und sicher auch einige Ihrer Freunde. Der vornehmste darunter ist der Herzog von Campo Sagrado, der spanische Gesandte. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie ihn sehen. Er sieht aus wie ein wildes Tier, aber er ist ein sehr großer Herr. Da hat sie einen unter ihren Freunden, der mir selbst gefiele. Aber wozu von mir sprechen? Es ist ein österreichischer Hauptmann, ein Slavonier. Das heißt, er besitzt ein österreichisches Hauptmannspatent und hat Privilegien. Die Vieheinfuhr für ungarische und steirische Ochsen über Triest. Ein schönes Geschäft. Und er ist auch ein schöner Mann und in Nina verliebt über alle Begriffe. Denken Sie, dass er nie von Tisch aufsteht, ohne auf ihr Wohl zu trinken. Und dass er dann jedes Mal sein Glas durch die Scheibe in den Kanal oder gegen die Mauer wirft. Wenn es aber ein besonderer Tag ist, so zerschlägt er in der gleichen Weise alles Glas, was auf dem Tisch ist. Und alles Nina zu Ehren. Natürlich bezahlt er dann die Gläser. Ist das nicht eine Bestialität? Aber in seinem Land ist das größte Höflichkeit. Er ist ein großer Spieler. Nun, Sie werden ihn selbst kennenlernen und werden leben wie die anderen. Wäre er mein Mann, würde ich ihm's schon abgewöhnen. Eines aber, wenn Sie Händel bekommen, Missverständnisse, Zank und Streit, so setzen Sie Ihren Willen durch. Lassen Sie sich nicht durch Tränen herumkriegen, weder durch die Tränen von Weibern noch von Männern. Das ist eine läppische Schwachheit, die ich nicht leiden kann. Aber ich spreche nicht von Ninas Tränen. Ninas Tränen sind echt wie Gold. Wenn sie weint, da ist sie wie ein kleines Kind. Man hat nicht das Herz, ihr zu versagen, was sie sich wünscht. Denn sie hat ein 10-mal besseres Herz als ich. Obwohl sie schon 23 ist und ich noch nicht 16. Aber was kann das sie interessieren, mich über mich reden zu hören? Dazu sind sie nicht nach Venedig gekommen. Gehen Sie hinunter. Zorzi wird unten stehen und auf Sie warten. Andreas war schon auf der Treppe, als sie ihm nachkam. Noch eins. Es ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Sie sehen gutmütig aus. Und einen Guten muss man beim ersten Schritt warnen. Lassen Sie sich niemals von einem anderen Wechsel zum Akzeptieren aufschwätzen. Wenn er Ihnen auch zur Deckung andere zugleich anbietet, die vor den Seinigen fällig sind. Niemals. Verstehen Sie mich? Einen Augenblick legte sie ihre Hand leicht auf Andreas Arm. Es ist ganz die gleiche Gebärde, die vorhin der Vater gehabt hatte. Aber wie war es das Sprichwort? Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Es ist eine so reizende kleine Hand und die mütterliche, frauenhafte Gebärde bezaubernd. Sie war schon wieder drin. Und als Andreas die Treppe hinabging, sagte der Maler Zorzi, der unten stand, als hätte er erraten, womit sich Andreas Gedanken beschäftigten, ist sie nicht deine allerliebste kleine Frau? Aber was hat es mit der Lotterie auf sich? Wer gibt die Preise aus und was hat die Familie damit zu schaffen? Es sieht ja aus, als wären sie selbst die Veranstalter. Das sind sie auch. Warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Die Lotterie geht in einem kleinen Kreise von vornehmen und reichen Herren vor sich. Und der erste Preis ist die Kleine selbst. Wie sie selbst? Nun, ihre Jungfernschaft, wenn Sie ein anderes Wort wollen. Sie ist ein gutes Geschöpf und hat sich in den Kopf gesetzt, ihren Leuten aus dem Elend zu helfen. Sie sollten hören, wie schön sie über die Sache redet und welche Mühe sie sich mit der Subskription gegeben hat. Denn bei ihr muss alles nett und ordentlich zugehen. Ein großer Herr, ein alter Gönner der Familie, hat das Protektorat übernommen. Es ist der Patrizier Herr Sacramoso, der zuletzt Gouverneur von Korfu war. Ein Los kostet nicht weniger als 24 Zechinen. Und es ist kein Name auf die Subskriptionsliste gesetzt worden, der nicht von Herrn Sacramoso gebilligt worden wäre. Andreas war plötzlich heftig errötet, so dass die Sehkraft seiner Augen durch ein Flimmern geschwächt war und er über einen zertretenen Paradeisapfel, der vor seinen Füßen lag, fast ausgeglitten wäre. Der andere sah ihn im Gehen von der Seite an. Eine solche Sache kann sich nur im Kreis von vornehmen Leuten abspielen und die den Anstand haben, nichts davon verlauten zu lassen. Andernfalls würde die Behörde sich dreinmischen. So wird von den hiesigen Herren nicht gern ein Fremder in eine Verabredung dieser Art hineingezogen. Wenn Ihnen

Es ist niemand da. Er ging wieder zurück auf den Platz. Er stand auf der Brücke und sah in jedes Haus und fand niemanden. Er entfernte sich, durchstreifte ein paar Gassen, kam nach einer Weile wieder auf den Platz zurück, trat durch die Seitentür in die Kirche, ging durch den Schwibbogen zurück und fand niemanden. Andreas. Hörspiel nach dem gleichnamigen Romanfragment von Hugo von Hofmannsthal. Die Rollen und ihre Sprecherinnen und Sprecher: Erzähler Karl Markowitsch. Andreas von Ferschengelder, Tillmann Tuppi. Gotthelf, Lukas Watzel. Romana Finazza, Maresi Riegner. Bauer Finazza, Norman Hacker. Knecht, Christoph Luser. Maskierter, Johannes Zirner. Gräfin Gasparo, Dörte Lisewski. Graf Gasparo, Roland Koch. Justina, Safira Robens. Nina, Lilith Hessle. Zorzi, Markus Hering. An- und Absage, Isabelle Demy. Sowie als Special Guest in der Rolle der Malteser Sacramoso, Branko Samarowski. Musiker: Violine Adam Woodward. Klavier: Orlando Bass. Electronics: Dietmar Wiesner. Ton und Technik: Christian Eickhoff, Tanja Hiesch, Anna Kunzio, Manuel Radinger, Alexander Kolb, Manfred Seiler und Fabian Vossler. Besetzung: Nana Rademacher und Stefanie Zusner. Assistenz: Alexandra Wimmer. Komposition: Kathy Milliken und Dietmar Wiesner. Hörspielbearbeitung: Manfred Hess und Ruthard Stäblein. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: SWR und ORF 2024 mit freundlicher Unterstützung des Freien Deutschen Hochstiftes Frankfurt am Main. Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess.